unser Los. Tretet ein in unsere Reihen, schließt euch mächtig Mann an Mann. Lasst uns nichts nehmen vor den Zweien, nichts uns je mehr trennen kann. Das so schönen bald werden, dieser unser schönster Traum. Schafft auf unsere Mutter Erde, schafft uns Freiheit, schafft uns Raum. Schafft uns Freiheit nur zum Denken, schafft uns nur das freie Wort. Freiheit unser Schiff zu lenken, selber in den sicheren Bord. Mit Besonnenheit, dann strahlt auch unser Deutschland wieder. Einst noch eine goldene Zeit, steigt aus euren Finsternkammern, aus dem dunklen Erdgeschoss, schüttelt ab des Lebens Jammer, lass sich bessere unser Los. Tretet ein in unsere Reihen, schließt euch mächtig Mann an Mann. Lass uns nichts sehen vor den Zweien, nichts uns je mehr trennen kann. Lass zur schönen Wahrheit werden, dieser unser schönster Traum. Schafft auf unsere Mutter Erde, schafft uns Freiheit, schafft uns Raum. Schafft uns Freiheit nur zum Denken.